Space Jazz Rock oder Space Trance Groove könnte man diese Musik nennen. Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem 19-minütigen Titelstück der LP Love Love des Posaunisten Julian Priester. Aufgenommen wurde sie bereits 1973, müsste für meine Ohren auch bestens in heutige Diskotheken passen, wo jazzige Elemente in Hip-Hop-Fusionen zum Beispiel doch so beliebt geworden sind. Eigentlich fehlt dem Bassriff dieser Nummer von Julian Priester nur ein Achtel, dann wäre er genau 2 4/4-Takte lang. So entsteht aber ein 7 1/2-Takt, genauer gesagt ein 6/4-Takt plus einmal 3/8. Wichtiger aber als all das ist die Trance-Wirkung dieser Musik. Eine vergleichbare Verbindung von Monotonie, abgespaceden Sounds und Jazzrock-Expertise kenne ich ansonsten allenfalls von der anglo-französischen Band Gong, die vor Julian Priester zu hören war. Wer mehr über und von Gong hören will, kann das übrigens demnächst auf dieser Welle tun, am Montag, dem 5. Dezember in der Studiozeit im Deutschlandradio von 22.15 Uhr bis 23 Uhr. Die Reise in seltenere Taktarten geht langsam zu Ende. Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal herzlich fürs Zuhören bedanken. Zum Schluss die französische Band Magma. Sie gehörte sicherlich zum interessantesten, was die Rock- oder besser Jazz-Rock-Szene zu bieten hatte, zumal noch mehrstimmige Gesangssätze à la Carl Orff hinzukamen, noch dazu in einer eigens erfundenen Sprache. Hier also Magma, unter anderem mit Christian Wonder, Schlagzeug, und Didier Lockwood, Geige, mit 2 Varianten des 7er-Taktes, eine davon rasend schnell. Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio. Vor 25 Jahren, meine Damen und Herren, wurde in Paris eine Gruppe gegründet, die fortan mit Musikern aus verschiedenen Ländern in Frankreich gearbeitet hat. Der musikalische Kopf dieser Band, Gong, war und ist der Australier David Allen. Im Gespräch mit Michael Frank erzählt er in dieser Sendung von der Geschichte der Gruppe und von seinen Kontakten zum fiktiven Planeten Gong. Bonsoir. C'est Mission Planet Gong. Hello, Gnome, invisible. Direct de la planète Gong. La planète Gong. Gong. Gong. Le gong autour de lui, ça fait pas mal de monde. On va essayer de savoir. Monsieur Allen. Oui, bonjour. Comment va le gong? Ah, le gong, ça sent comme... Mehr als 20 Jahre liegen zwischen dieser Techno-Nummer von Gongs 92er Album Shapeshifter und der kurzen Klangcollage davor. Sie wurde von Gong-Gründer David Allen aus Tonbandschleifen und Wort- und Musikbruchstücken zusammengesetzt. Die Musik, die seit Ende der 60er Jahre von den vielen Inkarnationen der Gong-Band gemacht wurde, umfasst noch ganz andere Extreme. So etwas wie psychedelischen Free Jazz, akustische New Age Songs, sehr eigene Verbindungen von Jazz-, Rock- und Weltmusikelementen, blubbernde Synthesizer und musikalische Albernheiten. Oft klang die Musik sehr nach Weltraum. David Allen wurde 1938 in Australien geboren. Mit 7 Jahren hatte er ein ganz besonderes Musikerlebnis, das in ihm den Wunsch weckte, Musiker zu werden. Gedichte zu schreiben wurde erst viel später für ihn wichtig. 1960 verließ David Allen mit einem Freund Melbourne, zunächst als blinder Passagier auf einem Ozeandampfer. Über Zwischenstopps in Ägypten, Griechenland und Rom kam David Allen nach Paris und England. Dort machte er die Bekanntschaft eines blutjungen Schlagzeugers, Robert Wyatt. Die beiden spielten Anfang der 60er Jahre in einem Trio mit dem Bassisten Hugh Hopper, so etwas wie die Urgestalt einer Band, die später Soft Machine heißen sollte. In Paris lebte David Allen mit seiner damaligen Frau auf einem Hausboot am linken Seineufer. Er war dort Teil eines Künstlerzirkels mit Malern und Autoren wie William Burroughs, der damals in Paris lebte und mit dem David Allen in England Anfang der 60er Jahre eine frühe Multimedia-Performance veranstaltet hatte. In Paris lernte David Allen auch den US-amerikanischen Komponisten und Minimal-Music-Pionier Terry Riley kennen. Dessen experimentelle Klangcollage Mescaline Mix aus Tonbandschleifen mit Klängen, die endlos wiederholt werden konnten, begeisterten Allen so sehr, dass er sich die Bandtechnik von Riley beibringen ließ und so schnell wie möglich ein Tonbandgerät kaufte. Eine Zeit lang lebte David Allen in Deja auf Mallorca, zusammen mit seiner neuen Freundin Gilly Smith aus Wales. In einer Vollmondnacht am Ostersonntag 1966 erlebte David Allen nach einer Dosis LSD eine Vision, die ihn zur Gründung der Bands Soft Machine und vor allem Gong inspirierte. Das Kapitel Soft Machine war für David Allen nach einem Jahr schon wieder vorbei, weil die englischen Behörden ihm nach einer Frankreich-Tournee im Herbst 67 die Wiedereinreise verweigerten. Allen kehrte nach Paris zurück und traf dort nach und nach auf die Musiker und Musikerinnen der ersten Gong-Ausgaben. Zu erwartende Polizeiaktionen und ein Überfall französischer Neofaschisten auf Allen veranlassten ihn und Gilly Smith dazu, den Geschehnissen vom Mai 68 in Paris zu entfliehen. In Deja fiel David Allen gleich eine ganze Reihe von Songs ein, die sich dann auf der ersten Gong-LP wiederfanden. Aufgenommen wurde sie im Herbst 69 mit vielen ganz unterschiedlichen Musikern. Well, I just played the songs very strongly myself and let the others do what they wanted. And that ich spielte einfach die Songs sehr intensiv und ließ die anderen machen, was sie wollten. Manche waren Rock'n'Roller, manche Free Jazzer. Leute wie der Bassist Christian Tritsch spielten mit mir im Rockstil und die, die ein bisschen freier waren, Didier Malherbe, Dieter Gewissler oder Bar Phillips, improvisierten einfach dazu. Heraus kam diese riskante Kombination zweier verschiedener Stile. Das war immer meine Vision von Gong. Ich brauchte etwas Erdiges, den Rhythmus, und etwas Engelhaftes, um Himmel und Erde gleichermaßen glücklich zu machen. Bei Trance-Techno passiert heutzutage natürlich genau das. Kräftige Rhythmen und sehr schwebende Sounds. Man kann also dazu abfliegen und tanzen, mit den Füßen auf den Boden stampfen. Das Himmlische wird auf den Planeten runtergebracht und der Planet hoch zum Himmlischen. Von Beginn an war diese Übertragung das Thema von Gong, das spirituelle Motiv bei der Band. Aufgabe der Musik war es, das Erhabene und Schöne mit dem tiefen, dunklen Element der Erde zu verbinden. Why did it feel so? Ein Ausschnitt aus der ersten Gong-LP Magic Brother Mystic Sister von 1969. Auf dem Cover der Platte tummelten sich zum ersten Mal die sogenannten Pothead Pixies, kleine, freundliche Gesellen mit Propellern auf ihren Köpfen. Lächelnde Mondsicheln schaukeln durch die Gegend und eine gute Hexenfigur macht sich auf den Weg zu einem fremden Planeten. Und in der Einleitung des Songs eben erzählt David Allen auch von einem Treffen mit einem kleinen grünen Mann in einem Londoner Taxi. Und der Mann kam von einem Planeten namens Gong. There was the connection with the planet Gong itself, which is a precise planet existing in space. It is actually an existing planet. Der Planet Gong existiert wirklich. Er ist genau im All auszumachen. Der ernste Beweggrund hinter der Band Gong war, die Leute durch unsere Musik vorzubereiten. Jeder, der Gong hört und mag, ist im Einklang mit den Bewohnern des Planeten Gong. Und wenn sie im Jahr 2032 zur Erde kommen, werden die, die auf der Musik von Gong stehen, einen sehr einfachen Weg finden, zu kommunizieren. Die Bewohner des Planeten Gong haben ein sehr unbeschwertes Gemüt und einen wunderbaren Humor, der dich einfach emporhebt, dir eine unglaubliche Leichtigkeit gibt. Es ist eigentlich ein ziemliches Geschenk, dass sie unsere Musik benutzen werden, damit wir Leute, die ein bisschen weiter sind, untereinander in Kontakt bringen können. Die Vorbereitung auf den Planeten Gong sollte nicht direkt geschehen. Heute kann man erstmals direkt darüber reden, aber damals waren die Leute sehr skeptisch. Es war also wichtig, eine lustige Geschichte zu erfinden, einen Code, an dem Leute Spaß haben konnten, ohne dass sie daran glauben mussten. Der kleine grüne Mann im Londoner Taxi war ein Pothead-Pixie. So nennen wir die Bewohner des Planeten Gong. Das sind richtige Aliens, fremde Lebewesen. Aber ihr Äußeres ähnelt den Pothead-Pixies, die wir immer gezeichnet haben. Ein paar von ihnen tauchten hier auch auf, allerdings nicht direkt physisch, sondern als Projektionen ihrer selbst. A few of them were appearing, but they were not really coming in the physical sense of arriving here. They were projecting themselves here. We gotta meet the party fixes. Be aware, be aware, be aware, say it out. Et passé le grand sachet, il est parti voir un grand crème pour le sortir de sa grande flemme et aller s'enfermer au bureau. The body fixes. Eine kleine Hymne über die Pothead-Pixies vom Planeten Gong. Das Stück erschien erstmals auf der Gong-LP Flying Teapot 1973. Das hier war aber eine Live-Version aus dem gleichen Jahr. Die LP Flying Teapot war der erste Teil einer Trilogie, der sogenannten Radio Gnome-Trilogie. Dass Radio Gnome das unsichtbare Kommunikationsmittel der Pothead-Pixies ist, mit dessen Hilfe sie sich telepathisch direkt von Gehirn zu Gehirn unterhielten, wurde schon auf der 71er LP Kammerbier Elektrik angedeutet. Die LP Flying Teapot drehte sich nun aber ganz um die Bewohner des Planeten Gong, um ihre Reisen mit fliegenden Teekannen und um einen irdischen Helden, Zero the Hero. Doch dazu später mehr. Gong hatte sich 1972 fast aufgelöst. Ein Vertragsangebot von der englischen Plattenfirma Virgin und andere musikalische Ideen von neuen Bandmitgliedern wie Steve Hillage oder Synthesizer-Spieler Tim Blake überzeugten David Allen, diese Gong-Phase noch nicht zu beenden. Die Bandmitglieder lebten fast immer zusammen in dem einen oder anderen Haus auf dem Lande, in Frankreich zumeist. Und obwohl einem manches von dem Lebens- und Arbeitsstil der Band damals wunderbar unbeschwert vorkommt, war das nur eine Seite des Mondes. At that time I was suffering from enormous rages in the morning. And it was funny because I would wake up in the morning. Morgens litt ich damals an enormen Wutanfällen. Ich meditierte, rauchte aber auch Dope, Haschisch. Dope schwächte mich, meine Aura, machte mich sehr anfällig für plötzliche Stimmungswechsel. Nach dem Aufstehen war ich 2 Stunden lang unglaublich empfindlich. Wenn etwas auf mich zukam, explodierte ich wie ein Vulkan. Ich floh dann oft in den Wald und meditierte. Bis ich meditiert und mein Gleichgewicht wiedergefunden hatte, war ich wie eine Zeitbombe. Jeder fürchtete mich morgens und ich kann mich erinnern, dass ich manchmal in der Küche Teller gegen die Wand schmiss, um die Energie rauszulassen. Das Ganze war ziemlich spektakulär und nicht sehr nett. Schließlich kam es zur Krise. Alle sagten, wir können nicht mehr mit dir in diesem Haus leben, wenn du dich so benimmst. Also setzte ich mich 2 Tage lang auf einen Stuhl, stellte mich dieser Energie und verhandelte mit ihr. In der Esoterik nennt man das das Zusammentreffen mit dem Bewohner der Schwelle. Man sieht, wie man älter wird, stirbt, Würmer fressen dein Fleisch, du siehst, wie dein Skelett erscheint und du zu Staub zerfällst. Die emotionale Wirkung war dabei so stark, dass im Laufe dieses Prozesses meine Wut verschwand. Danach war ich nie mehr wütend. Aber zuerst musste ich die Wut so aus mir herausbrennen. Und dann musste ich mit dem Dope-Rauchen aufhören. Ich stritt mich lange mit meinen Lehrern. Ich wollte nicht damit aufhören. Aber sie sagten, mit Meditation zusammen haut das nicht hin. Vielleicht können manche Leute beides. Bei mir klappte das nicht. Ich musste mich entscheiden. Das hat mir schwer zu schaffen gemacht. Right, so this became a big struggle for me. But so I would wake in the morning and I would try to navigate this difficult period. Später am Tag kümmerte man sich ein paar Stunden lang um alltägliche praktische Probleme. Es gab immer etwas, das zu klären war, mit dem Management, wegen Konzerten und so weiter. Gilly hatte das viel besser drauf als ich, mit Geld umzugehen und Bankmanager. Mir fiel das schwer, was meinen Zustand nicht gerade verbesserte. Und dann probten wir. Wir waren wegen all dem nicht gerade sehr entspannt, rauchten vielleicht was zur Beruhigung, aber das haute nicht immer hin. Manchmal machte uns das noch nervöser. Die Proben damals waren ziemlich schwierig, voller Kraft zwar, aber auch voller Konfrontationen. Ich war zwar der angebliche Vater der Band, aber ich wollte nicht ihr Leiter sein. Ich versuchte, jeden dazu zu bringen, Verantwortung für alles zu übernehmen. Aber keiner wollte für irgendetwas verantwortlich sein. Es ergab eine Menge Chaos. Aber aus diesen Spannungen entstand wirklich interessante Musik. Then we would have these dinners, and there was a bell in the front of the house that we rung, and go ding, ding, ding, ding, dinner, you see, and then everyone would go to this big table, Jeden Tag kümmerte sich ein anderer von uns ums Abendessen, meistens vegetarisch. Wir aßen gemeinsam an einem großen Tisch. Es war fantastisch. Es lief auf die französische Art. Jeder erzählte und hatte zu allen Kontakt. Jeder war gut drauf. Was immer auch am Tag passiert war, wurde geklärt. Alle rauchten zusammen und wir gingen auf diese fantastischen Trips. Wir haben einfach die Energie der Gruppe sehr genossen. Nach dem Essen gingen wir in unsere verschiedenen Zimmer, vielleicht zu zweit, um zu komponieren oder für private Dinge, manchmal bis 5, 6 Uhr morgens. Mit Tim Blake bin ich damals oft aufgeblieben und habe mit ihm an was gearbeitet, oder mit Gilly oder Didier. Didier und Venix Deluxe hatten ganz am Ende des Hauses etwas ganz Besonderes aufgemacht, den Club Lapin Electrique, elektrisches Kaninchen. Eine Art Gentleman-Raucherclub, offen für jeden. Didier und Venix Deluxe dachten sich für die Leute dort alles Mögliche an seltsamer Unterhaltung aus. Es war eine wunderschöne Zeit. Mitten im Wald stand das Haus. Man konnte tolle Spaziergänge machen, bis tief in den Wald. Und Wildschweine gab es auch. It's right in the middle of a forest with fantastic walks. You could go very far into this forest and there were wild boar in the forest. Genau in dem Haus, von dem David Allen gerade erzählte, wurde 1973 die zweite LP der Radio Gnome Trilogie eingespielt. Virgin Records hatte tatsächlich ein bestens ausgestattetes mobiles Tonstudio vor dem Haus geparkt. Auf dieser Platte war erstmals der Schlagzeuger Pierre Molin zu hören, der später einmal eine Vibraphon- und Jazzrock-lastige Version von Gong leiten sollte. Die meisten Stücke stammten noch von David Allen oder wurden von ihm im Team mit einem anderen Bandmitglied geschrieben. Bei der letzten Platte der Trilogie, You, entschied man sich aber für ein anderes Vorgehen. Die Musik sollte von Anfang an gemeinsam kreiert werden. We booked a cottage in England and we went to this cottage and wir mieteten für eine Woche ein Haus auf dem Land in England. Wir hatten etwas wunderbares LSD aufgespart, nahmen es zusammen als Gruppe und das war eine Gelegenheit, wo es keine Paranoia gab, nur ein wunderbarer Trip. Wir spielten und spielten und spielten. Wir fühlten uns sehr stark miteinander verbunden. Wir improvisierten einfach, nahmen das Ganze auf und hörten es uns am Ende des Tages an und holten uns die Teile heraus, die uns interessierten. All die Musik von der Platte You entstand aus diesen Gruppenimprovisationen. Man kann also wirklich sagen, keine einzelne Person hat diese Musik geschrieben, sondern alle gleichermaßen. Wir lernten die Parts, bauten sie noch etwas um und dann machte ich mich an die Texte. Ich war bis zu den Aufnahmen der LP damit beschäftigt. Es ging um die Trilogie, drei Platten, die die Geschichte von Zero the Hero erzählen, dem verlorenen Sohn der Hippies, dem Jedermann. Er macht sich auf den Weg und sucht spirituelle Erleuchtung, benutzt zur Einweihung Drogen und bemerkt, dass er sich nur im Kreis bewegt. Bye. And I'll give you one example about our relationship with David. I tell you, just one example. I never say that to a lot of people. Very special. There is a big thing we do in the U. Auf der Platte U erinnert sich der Gong-Saxophonist Didier Malherbe, und oft am Ende von Konzerten sangen wir You are I or I am you. Du bist ich oder ich bin du. Das ganze Publikum zusammen mit uns, eine Fusion von allen Beteiligten. Ursprung davon war, dass ich einmal in meinem Zimmer alte Fotos gefunden hatte. Ich sah mich selber auf so einem Foto an und sagte mir, unmöglich, das kann ich nicht sein. Ich war mir ganz fremd. Ich, es ist ein anderer, heißt es bei Rimbaud. Ich schrieb auf das Foto, you are I or I am you. Als ich das David zeigte, und wir tauschten uns damals ziemlich intensiv aus, hatte er plötzlich eine Eingebung. Meine Einstellung war sehr selbstbezogen. Ich hielt Nabelschau und unterhielt mich quasi mit mir selbst. David nahm denselben Satz und machte daraus etwas sehr Altruistisches. Selfish little thing on one person and then it extended because it's just meant to be like this. You know, and so sometimes David would get good. David gab mir ab und zu ein paar Tipps oder ein paar Texte für meine Songs, und ziemlich oft gab ich ihm auch etwas, aber nicht unbedingt ein Stück Musik. Er interpretierte oder übersetzte etwas, das ich sagte, und machte etwas daraus. Das hat er immer schon gut gekonnt. And then he would interpret it and turn it into something. He was always been quite good at this. Die Proben für das Album You waren zwar sehr harmonisch verlaufen, doch als die Platte im Sommer 1974 aufgenommen wurde, war es schon zu schweren Krisen in der Band gekommen. Die Geschichtsschreibung auf CD-Booklets und David Allen selber berichten von einer Zweiteilung der Band. Allen, so heißt es, hatte sich von den halluzinogenen Drogen abgewandt und versuchte, die anderen davon zu überzeugen, dass Drogen ihren Zielen von nun an eher schaden würden. Ein Teil der Leute wollte wohl aber eher noch mehr Drogen konsumieren. Didier Malherbe bestreitet zwar, dass es zur Zeit der LP U, also 1974, zu solch einer Zweiteilung der Band gekommen war. Tatsächlich verließ David Allen aber im Frühjahr 1975 die Band, nachdem ihn, wie er erzählt, bei einem Gig ein mysteriöses Kraftfeld daran gehindert hatte, vom Umkleideraum auf die Bühne zu kommen. Und damit war fürs Erste die Phase der fliegenden Teekannen und Pothead Pixies bei Gong vorüber. Und es verschwanden auch die herrlich absurden Pseudonyme der Musiker. Didier Malherbe erinnert sich. It appeared to stop for a while, and lots of people were very in a very abrupt way, and lots of people suddenly had no more Gong. Gong hatte scheinbar aufgehört zu existieren, ganz plötzlich. Viele Leute fuhren voll auf Gong ab, auf den Planeten, die fliegenden Teekannen, die Leute in der Band, Bloom Dido, Captain Submarine, auf die Octave Doctors, und plötzlich nichts mehr. Ich begriff nicht, dass wir auf so viele Leute solch großen Einfluss hatten. Wir gaben Konzert auf Konzert, versuchten unser Bestes zu geben, machten dann die Platten. Man ist da wirklich in einer eigenen Welt. Wir sahen zwar eine Menge Leute bei den Konzerten, aber ich begriff nicht, wie tief das ging. Selbst heute überrascht mich das immer noch. Station of the stage, you know, doing the best you can, you know, tearing yourself out and then doing the records. You are in your own world, really. And we are seeing lots of people in the concert. But I didn't realize how deep that was. I realized it, you know, even now, I think I'm always very kind of surprised by it. David Allen und Jilly Smith waren nach dem Ende dieser Gong-Episode zwar erst einmal pleite, aber der Einsatz einer alten Gong-Musik im französischen Fernsehen half ihnen, in Dea, wohin sie sich zurückgezogen hatten, finanziell über die Runden zu kommen. Nach zwei Soloplatten mit akustischer, wie Allen sie nennt, New Age Troubadour-Musik, tauchte er 1977 mit der Psychedelic-Punk-Band Here and Now wieder auf. Allen taufte das Unternehmen Planet Gong, weil es zu der Zeit auch noch Pierre Molins Gong gab. Unter dem Motto Floating Anarchy ging man auf Tour und spielte oft umsonst. Das Spritgeld sammelte man, indem man bei den Konzerten einen Hut herumreichte. Im selben Jahr hatte es noch eine einmalige Wiedervereinigung der alten Gong-Besetzung gegeben, bei einem 12-Stunden-Mammutkonzert in Paris. Nachdem sich Allen 1978 körperlich und seelisch sehr schlecht gefühlt hatte, versuchte er 1979 in New York einen Neuanfang. David Allen und Jilly Smith trennten sich nach 16 Jahren, arbeiten aber bis heute immer wieder zusammen. Jilly Smiths eigene Band hieß dann natürlich Mother Gong. Aber zurück zu David Allen und seiner neuen Lebensgefährtin in New York 1979. Maggie was a fashion person and she started to work on my image. Maggie kam aus der Modebranche und sie fing an meinem Image zu arbeiten. Sie wollte mich zu einem modernen, angesagten Typ machen. fing an, mir die Haare zu schneiden, meine Kleidung zu entwerfen. Und zum ersten Mal in meinem Leben versuchte ich, ein Karrieremusiker zu sein. In New York, eine Atmosphäre voller Karrieren. Natürlich haute das überhaupt nicht hin. I decided that I would try to become a career musician. Of course it didn't work at all. But anyway, I first of all. Ich traf zuerst Bill Laswell, Michael Beinhorn und Fred Mayer, den späteren Lou Reed-Drummer. Sie waren sehr jung und standen sehr auf Gong und Funk. Sie hatten ihre Band Material und Giorgio Gomelski brachte uns zusammen. Sie waren sehr daran interessiert, das Gong-Material zu lernen und New York-Gong zu werden. And Giorgio Gomelski put us together. And they were very keen to learn the Gong material and become New York Gong. Materialism hieß diese Komposition von Bassist Bill Laswell und Gitarrist Cliff Caltrary. Sie erschien 1979 auf der einzigen Platte von David Allens New York Gong. Anfang der 80er Jahre kehrte Allen nach mehr als 20 Jahren wieder nach Australien zurück. Er blieb dort zwar weiter kreativ, verdiente sich seinen Lebensunterhalt aber als Taxifahrer. Seelisch ging es ihm eine Weile so schlecht, dass er sogar plante, sich auf offener Bühne umzubringen. Die Geburt eines weiteren Sohnes hielt ihn aber buchstäblich in letzter Minute davon ab. David Allen setzte seinen Weg spiritueller Suche fort und er führte ihn unter anderem zu den Aborigines Australiens und zu so etwas wie Rebirthing Workshops. I went to the mystery schools. And the mystery schools taught me the techniques that enabled me. In den Geheimschulen brachte man mir die Techniken bei, die mich in die Lage versetzten, zurückzukehren und das Ganze noch einen Schritt weiter zu führen, Leuten zu helfen, sie einzuweihen in die Realität spiritueller Erfahrung. Ich versuche, das jedem nahezubringen, denn das ist eine wundervolle Entdeckung, wenn sie wollen. Es gibt keinen Zwang, keine Manipulation. Ich möchte es denen, die es erleben wollen, zugänglich machen. Es steckt schon in der Musik. Und wenn sie es in der Musik mochten, wollen sie es vielleicht in ihrem ganzen Wesen erleben. If they want. There's no force involved here. There's no manipulation. It's just, I want to make it available for people who want to experience this. You know, because it's in the music already, and if they like it in the music, maybe they want to have it in their whole beings, you know. Ende der 80er Jahre kehrte David Allan nach England zurück. Didier Malherbe und eine Reihe neuer Musiker gingen von da an jedes Jahr zweimal auf Tournee mit ihm, und Anfang Oktober diesen Jahres feierte Gong mit vielen alten Bekannten an zwei Abenden in langen Konzerten den 25. Geburtstag, demnächst nachzuhören auf CD. Viele der Zuhörer gehörten einer nächsten, ganz jungen Generation von Gong-Fans an. Im Alter von 56 Jahren kann sich David Allan also noch immer den Traum erfüllen, der ihn in seiner Kindheit so inspiriert hatte. Music was very much a reality to me. And especially when I saw a band of gypsies come to Musik spielte für mich eine große Rolle, besonders als ich mit 7 Jahren eine Gruppe von fahrenden Musikanten in einer kleinen australischen Stadt auf dem Lande sah. Eine ganze Familie, jeder spielte ein Instrument. Ich war völlig hin und weg. Von dem Moment an wusste ich, dass ich in so einer Art Familie herumreisen und Musik machen wollte. Das war meine Initiation. Ich sehe Gong als einen großen Stamm, eine Tradition wie in den östlichen Kulturen. Für mich war Gong immer mehr als nur eine Band, nämlich ein großes Kollektiv von Musikern, aus dem viele verschiedene musikalische Erfahrungen und Bands entstehen können. Aber im Zentrum hast du diese Band, in der alle Extreme zusammengefasst sind. Der zentrale Gong-Planet und drumherum all die Satelliten. So there's like a central solar system, central Gong planet, you know, in the middle, and all the satellites. Thank you. Studiozeit im Deutschlandfunk. Sie hörten eine Sendung von Michael Frank.